Christus seine Kirche schützt, so mag die Hölle wüten. Er, der zur Rechten Gottes sitzt, hat Macht zu gebieten. Er ist mit Hilfe nah, wenn er gemeint steht da, er schützt seinen Raum und hält das Christentum. Mag doch die Hölle wüten, mag doch die Hölle wüten. Gott sieht die Fürsten auf dem Thron, sich wieder ihn empören. Denn den Gesalbten, seinen Sohn, den wollen sie nicht ehren. Sie schämen sich des Worts, des Heilands unseres Horns. Sein Kreuz ist selbst der Spott, doch er lachet Gott. Sie mögen sich empören, sie mögen sich empören. Der Frevler mag die Wahrheit schmähen, uns könnte Christen, die ihm vertraut, lasst euch kein Thron erschrecken. Der Gott, der von dem Himmel schaut, wird uns gewiss bedecken. Der Herr, Herr Zebaut, hält über sein Gebot, gib uns Geduld in Not und Kraft und Mut. Was will uns denn erschrecken?